Für die Feierlichkeiten zum Tag der Sonne und dem Tag des leuchtenden Sterns wurde am 23. Januar das bangladesische Vorbereitungskomitee und am 24. Januar das libysche Vorbereitungskomitee gebildet. Die Vorbereitungskomitees beschlossen, zum Tag der Sonne, Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung, und dem Tag des leuchtenden Sterns, Geburtstag von Genossen Kim Jong-il, verschiedene politische und kulturelle Veranstaltungen zur Würdigung ihrer unvergänglichen Verdienste wie Seminar, Filmvorführung und Bücherausstellung zu organisieren. Und am 24. Januar wurde das indische Vorbereitungskomitee für die Feierlichkeiten zum 75. Geburtstag vom großen Führer Herrn Kim Jong-il gegründet.